haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Fahnder. Im Fernsehen lief eine Sendung über Menschen, die arbeiteten, aber mit ihrem Gehalt nicht über die Runden kamen, weil das, was sie verkauften, immer billiger wurde. Und im Anschluss sang ein dicker Politiker das Loblied zur freien Marktwirtschaft. Frau Felber hatte ganz andere Probleme. Ich bin einem Betrüger auf den Leim gekrochen. Das kommt ab und zu vor, auch bei intelligenten und gut aussehenden Menschen. Ja, ich war in Eile und ich war begeistert. Deshalb habe ich nicht richtig hingeschaut. Und was hat man Ihnen angedreht? Tickets für das Konzertereignis des Jahres. Die 45. Abschiedstour der Rolling Stones. Nein, viel besser. Das einzige Konzert der nassen Hosen. Boah. Die kennen Sie doch sicher auch, oder? Bilder, die ich längst verdrängt und in der hintersten Schublade meines Gedächtnisses abgelegt hatte, drängten sich vor mein geistiges Auge. Es war kein schöner Anblick. Genauso wie damals, als Axel Hose mein Büro betrat. Ich nehme an, dass Sie schon mal von mir gehört haben. Ja, aber nichts Gutes. Ihre Musik soll schrecklich laut sein. Hä? Laut. Allerdings, ja, wir sind die härteste Band der Neuzeit. Klingt gut, nicht? Der Spruch stammt von mir. Wenn ich nicht Musiker geworden wäre, hätte es mich zur Werbung hingezogen. Das kann ich mir gut vorstellen. In der Werbung hat es ähnliche Typen, wie Sie es sind. Alles, was die machen, unter den Mund nehmen, ist 3 Schuhnummern zu groß. Die Typen hoffen vermutlich, dass sie eines Tages doch noch hineinwachsen. Wie heißen Sie eigentlich? Ich bin Axel Hose, der Frontmann der Band Die Nassen Hosen. Du meine Güte, Bettnässer sind Sie auch noch. Genügt es denn nicht, wenn Sie aus unerklärlichen Gründen dazu getrieben werden, Musik zu machen? So kommen wir nicht ins Geschäft, Maloney. Was ist los? Träumen Sie? Ich hatte gerade eine Vision. Darin kam der Sänger der Nassen Hosen vor, dem ich vor vielen Jahren das Leben rettete. Was? Sie kennen Axel Hose persönlich? Könnten Sie vielleicht Tickets bei ihm besorgen? So gut kennen wir uns auch nicht und vor allem ist es schon Jahre her. Oh. Axel Hose landete im Gefängnis, weil er einem anderen Musiker Songs geklaut hatte. Ach, das ist doch längst vergessen. Die Nassen Hosen sind genial. Und jetzt, nach über 10 Jahren, treten sie noch einmal zusammen auf, an einem einzigen Konzert. Es war nach nicht einmal einer Stunde ausverkauft. Und sie konnten sich keine Tickets ergattern. Ich habe es versucht, aber es war hoffnungslos. Schon am nächsten Tag boten andere im Internet Tickets an. Ich muss dieses Konzert sehen. Deshalb griff ich sofort zu. Aber die Tickets sind gefälscht. Und wegen ein paar Franken möchten Sie mich engagieren? Die Tickets haben mich 4.000 Franken gekostet. 4.000 Franken? Davon ernähre ich mich wochenlang. Ich habe 4 Tickets gekauft zu je 1.000 Franken. 3 wollte ich für je 1.500 Franken weiterverkaufen. Dann hätte ich 500 Franken verdient und ein Gratisticket gehabt. Und jetzt sitzen Sie auf 4 gefälschten Tickets. Es sind sehr gute Fälschungen. Aber man kommt damit nicht an der elektronischen Erkennung vorbei. Die Tickets sind wertlos. Ich möchte, dass diesem Betrüger das Handwerk gelegt wird. Haben Sie den Mann angezeigt? Ich werde mich hüten. Mit dem Kauf der Tickets habe ich mich ebenfalls strafbar gemacht. Stellen Sie den Mann zur Rede. Ich will mein Geld zurück. Das wird nicht einfach sein. Wieso nicht? Ich weiß, wie er heißt und wo er wohnt. Dann ist er entweder dämlich oder äußerst gerissen. Das war ja auch der Grund, weshalb ich ihm vertraut habe. Er sagte, er sei Fahnder bei der Polizei. Er zeigte mir sogar seinen Ausweis. Gabriel Stocker. Aber als ich ihn am nächsten Tag anrief, tat er so, als würde er mich nicht kennen. Übernehmen Sie den Fall? Nur wenn Sie mir keinen Song der Nassen Hosen vorsingen. 1.000 Franken, wenn Sie mir die 4.000 zurückbringen. Wie so oft hatte ich keine brauchbaren Alternativen. Meine Kaffeemaschine hatte ihren Geist aufgegeben. Und da ich gelesen hatte, dass es der Wirtschaft noch immer mies ging, kaufte ich mir eine neue, was mein Konto strapaziert zur Kenntnis nahm. Am Abend besuchte ich Gabriel Stocker. Er zeigte auf eine Spielkonsole, als ich mich setzte. Die Spiele werden immer raffinierter. Man muss immer mehr Tricks und Kniffs lernen. Das ist gut für die Konzentrationsfähigkeit. Mit HD sieht es noch alles viel besser aus. Die meisten Fernsehsendungen werden durch eine höhere Auflösung auch nicht besser. Ja, Fernsehen ist langweilig. Ich game lieber. Manchmal die ganze Nacht. Und wie finanzieren Sie Ihren Lebensunterhalt? Sind Sie vom Sozialamt? Ich bin Privatdetektiv, das sagte ich bereits. Und was wollen Sie von mir? Sie haben meiner Klientin gefälschte Konzerttickets verkauft. Das ist Blödsinn. Ich handle nicht mit Konzertkarten. Das habe ich der Frau am Telefon schon gesagt. Sie aber ist sich sicher, dass sie die Tickets Ihnen abgekauft hat? Die Frau muss mich verwechseln. Es gibt mehrere Stocker in der Stadt. Gibt es auch mehrere Gabriel-Stocker? Ich weiß nicht. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Sind Sie bereit für eine Gegenüberstellung? Und was soll es bringen? Ich möchte, dass Sie meiner Klientin in die Augen schauen. Meinetwegen. Bringt aber nichts. Während meine Klientin anrief, spielte er weiter. Ein ohrenbetäubender Lärm füllte das Zimmer, begleitet von lautem Fluchen des jungen Mannes. Als meine Klientin eintraf, lehnte er sich erschöpft zurück und schaute ihr in die Augen. Ich bin mir nicht sicher. Ich mir schon. Und was soll das nun heißen? Er sieht dem Mann ähnlich, aber er ist es nicht. Eine Verwechslung, das sagt euch doch. Der Mann hat Ihren Namen benutzt. Das soll vorkommen. Heutzutage ist es ein Kinderspiel. Im Internet findet man Angaben zu fast allen Personen. Und wenn Sie ein Komplize sind? Sehe ich wie ein Komplize aus? Die Frau liest so viele schlechte Romane. Sie sollten sich eine Spielkonsole anschaffen. Ich will mein Geld zurück. Wenn dieser Typ da etwas taugt, dann wird er den Betrüger finden. No. Aber bitte lassen Sie mich jetzt in Ruhe. Ich nähere mich langsam meiner Bestform. Meine Klientin ging resigniert nach Hause. Ich fuhr in mein Büro, bestaunte meine Kaffeemaschine und legte mich unter meinen Schreibtisch. Am nächsten Morgen fuhr ich ins Polizeipräsidium. Na, Maloney, schon so früh unterwegs? Hat Ihnen der Vermieter das Büro gekündigt? Ich mache das, was die meisten Menschen Arbeit nennen, Ihnen jedoch gänzlich fremd ist. Die tatsächlich arbeitenden Menschen erkennt man daran, dass sie nicht arbeiten, weil sie effizient sind. Und wer effizient ist, erledigt alles viel schneller. Deshalb hat man das Gefühl, dass die effizienten Menschen nicht arbeiten, was natürlich nicht stimmt. Sie sind nur sehr effizient im Nicht-Arbeiten. So ist es, Malone. Ich bin seit 4 Uhr früh morgens auf den Beinen. Jetzt gönne ich mir eine kleine Pause. Bis 4 Uhr am Nachmittag. Effizienz, Malone, ist das Geheimnis des Erfolgs. Ich habe ein Buch gelesen. Und ich bin so effizient, dass ich es gar nicht lesen muss. Das sollten Sie aber. Selbst Sie könnten davon profitieren. Ich profitiere lieber von den Auskünften, die Sie mir geben. Zum Beispiel über einen Fahnder, der nebenbei gefälschte Tickets verkauft. Davon weiß ich nichts, Maloney. Unsere Fahnder bewegen sich oft in einem Graubereich. Sie sind sozusagen am Puls des Verbrechens. Und mischen selber kräftig mit. Das ist eine Unterstellung. Aber ich werde der Sache nachgehen. Wie heißt der Fahnder? Gabriel Stocker. Wenigstens nennt er sich so. Zocker! Stocker! Gabriel! Soll ich Ihnen den Namen aufschreiben? Das kann kein Zufall sein, Maloney. Sie kennen den Mann. Um 4 Uhr früh wurde ein Leichenfund gemeldet in einer Wohnung. Der Tote hieß Gabriel Stocker. Er wurde mit einer Spielkonsole erschlagen. Diese Spielkonsolen werden immer realistischer. Hat er das Spiel Killing of a Student gespielt? Die Ermittlungen laufen, Maloney. Woher kennen Sie den Mann und was hat er mit einem unserer Fahnder zu tun? Ich erzählte ihm von meiner Klientin und den Konzerttickets. Er zog die Stirn hoch, als ich die nassen Hosen erwähnte. Was ich ihm nicht verübeln konnte. Was geschieht jetzt? Kriege ich mein Geld zurück? Noch wissen wir nicht, ob der Student etwas mit den gefälschten Tickets zu tun hatte. Weshalb sollte man ihn sonst umbringen? Bei Studenten ist nichts zu holen. Vielleicht gab es einen Streit mit einem anderen Gamer. Die Leute spielen nächtelang durch und verlieren jeglichen Bezug zur Realität. Das ist mir egal. Ich will mein Geld zurück. Der Mann hat den Namen des Studenten benutzt und jetzt ist der Student tot. Da muss ein Zusammenhang bestehen. Mich erstaunt, dass sich keine anderen Opfer melden. Wenn man so leicht Geld verdienen kann, hört man nicht einfach auf damit. Das ist mir auch egal. Vielleicht haben die anderen bloß noch nicht bemerkt, dass die Tickets gefälscht sind. Sie sehen echt aus. Wir sollten einen Aufruf im Radio machen. Wir? Ja. Und dann stehe ich wie eine Idiotin da? Nein, danke. Finden Sie heraus, wer Stockers Erbe regelt. Reden Sie mit den Leuten. Noch ehe ich etwas entgegnen konnte, war sie wieder weg. Ich trank eine Tasse Kaffee und telefonierte 2 Stunden lang, ehe ich eine Adresse hatte. Frau Winisdörfer trainierte in ihrer Wohnung und schien alles andere als traurig zu sein. Ich muss bis Ende Woche 4 Kilo abspecken. Sonst passe ich nicht in das Kleid rein. Ich will doch nicht aussehen wie eine Wurst, wenn mein Mann zum Bereichsleiter West befördert wird. Ihr Bruder wird dieses freudige Ereignis nicht mehr leibhaftig miterleben. Es ist schrecklich. Können sich Menschen nicht einen geeigneteren Zeitpunkt für ihr Ableben aussuchen? Meine Mutter starb, als ich schwanger war. Und mein erster Mann verunglückte 2 Tage, bevor wir auf die Malediven fliegen wollten. Und jetzt wird Ihr Bruder ermordet mitten im Abspeckungsprozess. Es ist nicht so, dass mir das alles nichts ausmacht. Aber mein Bruder hat mich verachtet. Mein Leben, meine Familie, alles. Hm. Dabei habe ich ihn früher noch finanziell unterstützt. Aber seit er seine Tage und Nächte mit Computerspielen verbrachte, ist unser Kontakt fast völlig abgebrochen. Hat Ihr Bruder mit Konzerttickets gehandelt? Sicher nicht. Musik hat ihn nicht interessiert. Ich liebe Musik. Auch härtere Sachen. Oh, ich freue mich riesig auf das Konzert der nassen Hosen. Wo haben Sie das Ticket her? Oh, ganz offiziell. Also nicht ganz. Mein Mann hat Beziehungen. Aber ich habe für das Ticket den vollen Preis bezahlt. Darf ich das Ticket mal sehen? Und wozu soll das gut sein? Vielleicht ist es gefälscht. Mein Mann verschenkt keine gefälschten Konzerttickets. Gerade sagten Sie noch, dass Sie für das Ticket den vollen Preis bezahlt haben. Ach, Sie bringen mich durcheinander. Mein Bruder ist ermordet worden und Sie stellen doofe Fragen. Das gehört zu meinem Beruf. Die Polizei wird den Mord aufklären. Ich kümmere mich um den Rest. Haben Sie in der Wohnung Ihres Bruders Geld gefunden? Etwa 200 Franken. Ach. Gabriel wurde von seinem Vater finanziell unterstützt. Der hat ein schlechtes Gewissen, weil er nie zu Hause war. Hm. Dabei war Gabriel immer froh, wenn er seine Ruhe hatte. Er war wie ein Autist. Eine Freundin hatte er auch nicht. Auch keine Freunde? Er hat sich regelmäßig mit einem Nachbarn getroffen. Wer ist älter als er? Vielleicht ist er schwul. Was weiß ich. Gabriel war nicht schwul. Wahrscheinlich war der Nachbar so ein Vaterersatz. Es gibt Menschen, die werden nie erwachsen. Ich war schon als Kind zielstrebig. Deshalb habe ich es zu was gebracht. Meine Kinder werden nicht vor dem Computer verrotten. Sie erhöhte die Kadenz und ich ging. Der Nachbar hieß Arosio und es dauerte einige Stunden, bis ich ihn telefonisch erreichte. Am Abend besuchte ich ihn in seiner Wohnung. Er machte einen niedergeschlagenen Eindruck. Gabriel hat mich an meine Jugend erinnert. So jung war er auch nicht mehr. Ein ewiger Student. Das war ich auch mal. Oh. Aber heute ist es fast nicht mehr möglich, die Kurve zu kriegen. Man muss sich früh entscheiden. Und wer das nicht tut, für den wird es schwierig. Worüber haben Sie sich mit ihm unterhalten? Über Computerspiele. Ach. Ich arbeite bei einem großen Vertrieb. Er hat neue Spiele getestet und bewertet. Dann hat Stocker ein Einkommen gehabt. Nicht viel, aber regelmäßig. Er war gut. Seine Einschätzungen trafen regelmäßig ins Schwarze. Hm. Wenn er begeistert war, wusste ich, dass ich genug bestellen musste und wenn ihm ein Spiel nicht gefiel, wurde es garantiert ein Ladenhüter. Wie haben Sie ihn kennengelernt? Er kam auf mich zu. Ah. Er hatte herausgefunden, wo ich arbeitete. War auch nicht schwierig, da ich oft den Firmenwagen vor dem Haus parkte. War das seine einzige Einnahmequelle? Ich bin mir nicht sicher. Ach, er hat mal eine ziemlich seltsame Geschichte erwähnt. Angeblich hat ihm jemand einen 1.000 für seinen Namen bezahlt. Für seinen Namen? Klingt verrückt. Aber genau so hatte er es mir erzählt. Ein Typ, der ihm ähnlich sah, soll ihn angesprochen haben. Er wolle seine Identität benutzen. Und das ist ihm nicht suspekt vorgekommen? Er ging nicht näher darauf ein. Ich habe ihm ehrlich gesagt nicht geglaubt. Menschen, die zu oft und zu lange spielen, verlieren sich allzu gerne in Fantasiewelten. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass es diesen geheimnisvollen Mann tatsächlich gibt. Er hatte kaum Kontakt zu anderen Menschen. Es kommen nur wenige Menschen als Täter in Frage. Sie gehören dazu. Ich habe bei der Polizei bereits ausgesagt. Ich schlief, als sie ermordet wurde. Meine Klientin schlief ebenfalls, als ich sie anrief. Ich machte sie darauf aufmerksam, dass meine kostbare Zeit auch weiterhin kostbar bleiben sollte und dies nur ging, wenn sie mir ein höheres Honorar in Aussicht stellte. Schließlich willigte sie ein, mir die Hälfte der 4.000 zu überlassen. Das war ein guter Grund, am nächsten Morgen ins Polizeipräsidium zu fahren. Sie schon wieder, Maloney. Wird das jetzt eine schlechte Angewohnheit? Wieso? Sind Sie schon wieder seit 4 Uhr früh auf, weil eine Leiche gefunden wurde? Keine Leiche, Maloney. Aber neue Erkenntnisse. Um 4 Uhr früh? Ein guter Beamter ist immer im Dienst. Deshalb sieht man ihn nie. Wen? Den guten Beamten. Es reicht, Maloney. Was ist mit dem guten Fahnder, der gefälschte Tickets verkauft? Den gibt es nicht. Er soll eine gewisse Ähnlichkeit mit dem ermordeten Gabriel Stocker haben. Das ist unmöglich. Unsere Fahnder sehen nicht aus wie alternde Studenten, die ihr Leben an einer Spielkonsole verbringen. Stocker soll ihm seine Identität geliehen haben. Was für ein Unsinn, Maloney. Stocker ist kein unbeschriebenes Blatt. Es gab eine Anzeige wegen Diebstahls. Sie wurde aber wieder zurückgezogen. Und was soll Stocker gestohlen haben? Vertrauliche Akten. Die Anzeige wurde zurückgezogen, als Stocker die Akten zurückgab. Und wer hat ihn angezeigt? Wienisdörfer, ein Geschäftsmann. So heißt der Mann von Stockers Schwester. Das nennt man Schwager, Maloney. Daran erkennt man, dass Sie keine Kreuzworträtsel lösen. Auf dem Rückweg in mein Büro kaufte ich mir ein Sandwich. Während ich kaute, überlegte ich, wie die einzelnen Steine dieses Falles ein sinnvolles Ganzes ergaben. Frau Wienisdörfer trimmte sich noch immer fit für den großen Anlass. Sie sah in ihrem Trainingsanzug ausgesprochen reizend aus. Doch ich hoffte vergeblich darauf, mit ihr ein paar gemütliche Minuten auf dem Sofa zu verbringen. Sie zog es vor, Kalorien zu verbrennen. Mit jedem Jahr wird's schwieriger. Der Körper verbrennt weniger und er setzt schneller an. Und das an den unmöglichsten Stellen. Ich hätte nichts dagegen, wenn meine Füße etwas rundlicher würden. Aber nein, immer sind es die Hüfte und die Oberschenkel. Sie sollten sich ein anderes Kleid kaufen oder weniger essen. Das geht nicht. Von Diäten werde ich depressiv. Und wenn ich depressiv bin, nehme ich noch schneller zu. Ich brauche eine Motivation. Und die beste Motivation sind Kleider, in die man nicht mehr reinpasst. Was ist denn Ihre Motivation? Leichen und ratlose Polizisten. Vielleicht war der Täter eine Zufallsbekanntschaft. Solche Verbrechen werden fast nie aufgeklärt. Ihr Bruder hat Ihrem Mann vertrauliche Akten gestohlen. Ach, das war ein Missverständnis. Er hat die Akten nicht gestohlen. Er war wütend auf meinen Mann, weil dieser ihn einen Schmarotzer nannte. Ja. Dann nahm er die Akten mit. Mein Mann bemerkte es erst am nächsten Morgen. Er rief meinen Bruder an, doch dieser leugnete den Diebstahl. Deshalb machte mein Mann eine Anzeige. Als er die Akten zurück hatte, zog er die Anzeige zurück. Seither hatte mein Bruder bei uns Hausverbot. Ihr Bruder hat einem Mann die Identität ausgeliehen. Die Identität ausgeliehen? Ja. Wie soll das denn gehen? Wenn sich jemand eine zweite Identität zulegt, besteht das Hauptproblem darin, dass man neben einem Ausweis auch einen Wohnsitz und einen Alltag haben sollte. Das klingt nach Agentenroman. Mein Bruder hat sich als Kind eingebildet, ein Geheimagent zu sein. Er sammelte Informationen über die Nachbarn und hat sie in ein Buch eingetragen. Vielleicht war er deshalb fasziniert von der Idee, als er von einem Mann darauf angesprochen wurde. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber weder ich noch mein Mann haben etwas damit zu tun. Mein Mann wird zum Bereichsleiter West befördert. Das ist todlangweilig, aber gut bezahlt. Wenn ich etwas Aufregendes erleben will, dann schalte ich den Fernseher ein. Sie schaute auf ihre Armbanduhr und winkte mir zu. Als ich in meinem Büro ankam, wartete bereits ein ungeduldiger Mann. Es war Herr Arosio, der Mann, der mit Computerspielen handelte. Besitzen Sie keine Spielkonsole? Irgendwo im Schrank steht ein Mensch, ärgere dich nicht. Es gibt hervorragende Spiele für Erwachsene. Simulationen zum Beispiel. Simulieren bringt mir nichts. Ich bin selbstständig. Wenn ich mich krank melde, verdiene ich nichts. Sie müssten doch interessiert sein an dem, was heute angeboten wird. Ich studiere täglich die Sonderangebote für Whiskys. Vielleicht eine Spielkonsole, mit der Sie sich fit halten können? Sie haben sicherlich schon davon gehört. Damit ich ins Kleid reinpasse? Zur Feier der Beförderung zum Bereichsleiter West? Wovon reden Sie? Ich fühle mich ganz wohl, ganz ohne Spiele. Ab und zu besucht mich jemand und hat endlos lange, bis er zur Sache kommt. Mir ist etwas eingefallen. Das ist erfreulich. Gabriel hat einmal einen Namen erwähnt, ganz nebenbei. Elsa. Wir unterhielten uns über Berufe. Er sagte, Elsa hätte einen tollen Job. Als ich nachfragte, wechselte er das Thema. Es war ihm offensichtlich unangenehm, dass er den Namen erwähnt hatte. Und wer ist dieser Elsa? Vielleicht der geheimnisvolle Fahnder. Für die Polizei gehöre ich nach wie vor zu den Verdächtigen. Das ist mir unangenehm. Deshalb wäre ich froh, wenn der Täter so rasch wie möglich überführt wird. Möchten Sie wirklich keine Spielkonsole? Ich schüttelte den Kopf. Arosio ging und ich fuhr ins Polizeipräsidium. Es dauerte lange, bis man in der Datenbank fündig wurde. Am nächsten Morgen machte ich mich auf die Suche nach David Elsa. Er lebte in einer billigen Absteige. Ich brauche was zu rauchen. Und ich brauche eine Aussage. Ich habe nichts auszusagen. Sie haben gefälschte Tickets für das Konzert der Nassen Hosen verkauft. Na und? Die Leute sind bereit, für ein Konzert ein Vermögen auszugeben. Dabei kann man es schon in ein paar Wochen auf DVD kaufen. Ich brauchte das Geld. Und Sie benutzten Gabriel Stockers Identität. Das war nur ein Versuchsballon, hat aber nichts gebracht. Stocker rief mich mitten in der Nacht an und wollte plötzlich 1500 statt der abgemachten 1000 Franken. Da fuhren Sie zu ihm hin und erschlugen ihn. Ich fuhr zu ihm, er öffnete, ließ mich rein. Und ich sah sofort, dass etwas nicht stimmte. Er hatte Blut im Haar und er wankte. Er sagte, dass er Streit mit seiner Schwester hatte. Die hat ihm die PlayStation auf den Kopf gedonnert. Und weshalb haben sich die beiden gestritten? Es ging um irgendwelche Akten ihres Mannes. Er hatte Kopien angefertigt. Ich wollte ihm gerade den Tausender aushändigen, als er zusammenbrach und starb. Und weshalb meldeten Sie sich nicht bei der Polizei? Damit sie mich wegen Urkundenfälschung einbuchten? Sie könnten einen Deal aushandeln. Ein Deal ist immer gut. Ehrlich gesagt ist es mir mittlerweile egal, was mit mir geschieht. Ich will aus diesem Drecksloch raus und ich muss vom Stoff weg. Schließlich willigte er ein, bei der Polizei auszusagen. Frau Wienigsdörfer wurde verhaftet und hatte keine Gelegenheit mehr, sich bei der Beförderung ihres Mannes zum Bereichsleiter West in ein gutes Licht zu rücken. Meine Klientin besuchte mich in meinem Büro. Ich habe gewonnen. Das ist erfreulich. Wie viel kriege ich davon ab? 50%. Das klingt noch erfreulicher. Haben Sie eine Million gewonnen? Viel besser. Dann könnten wir uns gemeinsam zur Ruhe setzen. Nix da. Sie kommen mit ans Konzert. An welches Konzert? Die Nassen Hosen. Ich habe 2 Tickets im Radio gewonnen. Ich werde mich beim Radio beschweren. Sie sollten sich freuen. Axel Hose ist in Bestform. Sie hielt mir ein Ticket unter die Nase. Doch Axel Hose hatte ein Einsehen. Er zerstritt sich mit seinen Musikern vor dem Konzert derart, dass der Bassist im Krankenhaus landete und das Konzert abgesagt wurde. Ich erhielt für das Konzertticket 120 Franken zurückerstattet und machte mir damit einen angenehmen Abend. Ohne Axel Hose und ohne meine Klientin. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Fahnder.